sah die Sonne versinken tief im Westen, sah wie das Meer dort den Himmel berührt. Traf tausend Leute, die schlimmsten und die besten, hab ihre Lieder und Geschichten gehört. Ich war im Norden, im Osten und im Süden, sprach mit Träumern von der Wirklichkeit. Begegnete dem Wahren und den Lügen, ging manchmal mit und manchmal gegen die Zeit. Ich war auf dem Gipfel hoher Berge, sah von oben auf das Land. Ich kam von der Mündung an die Quelle, schlief auf Seide und auf Sand. Doch egal auf welchem Weg, wem immer ich begegne, es ist keine wie du. Egal wohin ich gehe, wen immer ich dort sehe, es ist keine wie du. Keine wie du. Wie du.